Ja, das kann man wohl so sagen. Aber es ist ein roter Teppich, der unglaublich lang ist. Und es ist wirklich unglaublich, wie dieses Festival es in den 16 Jahren geschafft hat, wirklich zu so einem großen Event zu werden. Also es findet ja am Strand von Busan statt und vor 6, 7 Jahren war das noch ein idyllischer Ort. Mittlerweile sieht er aus wie Miami und das Festival ist mitgewachsen. Es gibt mittlerweile einen Filmmarkt, einen Projektmarkt und letztes Jahr hat man sich gesagt, jetzt brauchen wir endlich auch ein eigenes Festivalgebäude. Ja, und 12 Monate später steht schon dieses Festivalgebäude. Es hat große Kinosäle, neue Technik und eben ein überdachtes Outdoor-Cinema. Dort passen 500 Zuschauer hin und dort hat die Eröffnung stattgefunden. Und ich hatte das Gefühl, ganz Korea hatte schulfrei. Überall habe ich Mädchen in Schuluniformen gesehen, ein unglaubliches Gekreische. Und das Schöne einfach in unseren globalisierten Zeiten ist dann, wenn man die Stars gar nicht kennt, für die diese jungen Mädchen schreien, weil sie aus Korea kommen, aus Hongkong. Also es müssen hier nicht Johnny Depp oder Leonardo DiCaprio über den roten Teppich flanieren. Man hat hier seine eigenen Stars. Und überhaupt ist es sehr schön anzuschauen, wie so quer durch die Generationen das Festival wahrgenommen wird. Es gibt einen unheimlichen Publikumsauflauf. Aber allerdings muss man dazu sagen, dass der Kinoalltag in Korea dann doch auch anders aussieht. Also es braucht schon ein Event. Ansonsten sind die meisten Kinos in Korea in der obersten Etage von Kaufhäusern. Also man geht shoppen und dann geht man im Kino eben weiter konsumieren. Das heißt, Kino ist hier dann auch in erster Linie reine Unterhaltung. Ein Festival mit Schwerpunkt asiatischem Kino klingt ja ein bisschen so, als könnte man vom Kinosessel aus ethnografisch-soziologische Reisen machen in noch zu entdeckende kinematografische Regionen. Kann man sich das so vorstellen? Ja, auf alle Fälle. Also auch wenn man das internationale Festivalgeschehen verfolgt, nach Cannes, Berlin und Venedig fährt, Filme aus Burma, Sri Lanka oder Indonesien stehen eben nicht auf der Tagesordnung. Und im besten Sinne kann hier in Busan das Kino zum Fenster zu anderen Welten werden. Man wird hier wirklich in einen fremden Alltag mit reingenommen. Und meistens ist es allerdings ein Alltag, der mehr von Überlebenskämpfen geprägt ist als vom Leben. Also in dem Film August Drizzle aus Sri Lanka geht es zum Beispiel um eine junge Frau, die führt einen kleinen Betrieb. Sie muss aber gegen die Korruption kämpfen und auch gegen eine Männergesellschaft, die die Frauen lieber am Herd sieht als hinterm Schreibtisch. Und dann begegnet man hier in diesen Filmen aus Südostasien unheimlich vielen Menschen, die aus ihren Ländern fliehen wollen, weil ihnen ihre Heimat keine Existenz mehr bietet. Und besonders beeindruckend fand ich in dieser Hinsicht einfach einen Film aus Burma, der heißt Rückkehr nach Burma. Dort geht ein junger Mann, der hat lange Zeit in China gearbeitet, jetzt besucht er wieder seine Eltern und er kommt in ein Land zurück, was sich seit 10 Jahren kaum verändert hat. Also man trifft auf alte Menschen, die sehr einsam sind, weil die meisten ihrer Kinder eben im Ausland in China, Taiwan, Dubai arbeiten müssen. Und auch wenn es offiziell heißt, die Politik hätte sich geändert, im wirklichen Leben ist es im Alltag noch gar nicht angekommen. Und dieser Regisseur lässt sich einfach so die Zeit ein, mit in dieses Leben in der permanenten Warteschleife zu nehmen, weil er einfach den Geschichten der Leute genau hinhört. Und dadurch hat der Film auch so sehr dokumentarische Qualitäten, weil er an Originalschauplätzen spielt und der Alltag und das wirkliche Leben einfach immer mit auf die Leinwand einziehen. Können Sie, Anke Lewicke, filmische Tendenzen ausmachen? Denn immerhin ist jetzt Halbzeit des Festivals. Ja, man kann auf alle Fälle sagen, in kommerzieller Hinsicht schielen alle nach China. Dort gibt es einen unglaublichen Absatzmarkt. Jeden Tag entstehen dort 10 neue Multiplex-Kinos. Die müssen natürlich mit Filmen gefüllt werden. Dann gibt es unheimlich viel Geld in China für die Kinoindustrie, also Japan, Korea suchen China als Co-Produktionspartner, aber natürlich versucht man sich dem chinesischen Geschmack anzubieten, deshalb entstehen unheimlich viele Melodramen, Schlachten, Spektakel, aber es könnte trotzdem noch spannender werden, weil es gibt ja auch eine neue Mittelschicht in China und man kann gespannt sein, was die in 2, 3 Jahren für Filme sehen wollen, vielleicht sind das dann doch auch eher Filme, die was mit ihrem Leben Umfeld zu tun haben und vielleicht entsteht dann in China so eine Art neues Arthouse-Kino. Wie werden denn die Filme aus Europa oder aus Deutschland in Busan wahrgenommen? Ja, da hatte ich ein ganz spannendes Erlebnis, und zwar läuft gerade 3 von Tom Tykwer hier im Kino, und das war neben einem Festivalkino und der Saal war gut besucht und ich habe mir dann ein paar Leute geschnappt, die Englisch sprechen konnten, die mochten den Film sehr und dann habe ich auch mit denen über diese Beziehungsgeschichte gesprochen, dass es ja immerhin um das Konzept geht, dass da 3 Menschen zusammenleben und eben auch 2 Männer sich lieben und das fanden sie alles unterhaltsam, konnten sie einfach auch gerne im Kino sehen, aber für ihr eigenes Leben ist es ein völlig fremdes Konzept und da spürt man einfach, dass Homosexualität oder offene Beziehung, das passt hier noch gar nicht in den Erfahrungshorizont hinein und da denkt man einfach, ja, vielleicht fehlt hier noch sowas wie 68, also auch das Aufbegehren gegen die ältere Generation und gegen dieses ganze tradierte Denken. Also es ist wirklich noch spannend, was hier alles passieren kann. Anke Lewicke mit Eindrücken vom 16. Internationalen Filmfestival im koreanischen Busan. Es ist das Wichtigste in Asien. Danke an Sie für Ihren Bericht und noch 4 gute weitere Kinotage.